Bei dem Versuch, mit einer Haushaltsschere eine eingeschweißte Packung Erdnüsse zu öffnen, schnitt sie sich versehentlich beide Arme und Beine ab. Plötzlich habe ich Blut aufgelagert auf dem Stuhl gesehen, so in Klumpen und eher dunkelrot. Es kann auch mal ein Analriss sein. Es kann auch mal ein Analriss sein. Schau nochmal, ob er Blut im Stuhl hat. Gib ihm einen Stuhltest mit. Von oben über den Magen bis hinunter zum Darm spontan geblutet. Es kann nochmal ein Analriss sein. Es kann eine spontane Blutung im Dünndarm gewesen sein, die ist extrem selten. Eine spontane Blutung im Dünndarm gewesen sein, die ist extrem selten. Mal ein Analriss sein. Analriss. Analriss. Es kann auch mal ein Analriss sein, der tut aber meistens weh. Kann eine Analthrombose geplatzt sein? Analriss.